Na, was sitzen denn da für ein paar Männer? Ich bin ein Tischler. Ich bin ein Schuster. Und ich bin ein Schneider. Na, seid ihr schon so weit gegangen heute, dass so müde seid? Na, das just nicht, aber mein Essen hat schlecht ausgeschaut. Ach so? Ich hab nicht mehr als 2 Meilen gemacht. Und ich hab mir eine halbe Stunde von da an der Rausch ausgeschlafen. Na, pfui, Dexa. Was? Schämt euch nicht. Auf so ein Trimmerweg rasten's aus. Ich gehe heute schon meine 3 Stationen und kann den Augenblick nicht erwarten, wo ich zum Tanz komme. Sieh auf, Brüderl, du schneidest auf. Ja. Na, ich bin gewiss nicht schlecht auf die Füße, aber 3 Stationen gehen und noch tanzen wollen? Yeah. Na, das ist gelungen. Na, dann schauen wir halt, dass wir geschwind auf den Herberg kommen. Ich habe einen enormen Durst. Na, zuerst gehen wir fechten. Euer Gnaden, ein armer reisender Handwerksbursch. Bitte schön, um ein bisschen was auf der Musik. Nachher wird's ein Limpia werden, noch. Bitte, muss zugehen. Ja, ist ein I-Tudelmaran, wie ich seit den letzten Kometen keinen mehr gehabt hab. Also, frisch in die Stadt marschiert.